Der Peter Saruber war jetzt ein wenig müde und schläfrig geworden. Er saß und träumte vor sich hin. So, dachte er, speist vielleicht der Abt des Strahofer Klosters an den hohen Festtagen. Aber trotz der Schlafsucht, die über ihn gekommen war, gewahrte er den Georg Kaplirsch, der mit zornrotem Gesicht die Gasse herunterkam und im Gehen mit sich selber sprach und gestikulierte. Er rief ihn an. »Hey, Georg, komm herein! Georg, hier bin ich!« Der Georg Kaplirsch blieb stehen und wischte sich den Schweiß aus dem Gesicht. Dann kam er in den Garten. Er nickte dem Saruber zu und stützte sich mit der Hand auf die Tischplatte. »Hast du hier auf mich gewartet, Peter?« fragte er. »Das ist gut, dass ich einen habe, mit dem ich reden kann. Peter, ich habe so viel Ärger mit denen oben gehabt. Nicht eine Unze mehr hätte ich davon vertragen können.« »Was für Ärger?« fragte der Peter Saruber mit einem leichten Gähnen. Der Georg Kaplirsch ließ sich ächzend in einen Stuhl fallen. »Mit dem Osterstock«, berichtete er. »Er sagte, er könnte mir nichts bezahlen, er hätt's nicht.« »Redete des Langen und Breiten, wie schwer sie's in der Burg hätten mit dem Geld, und ich sollt doch um der nahen Verwandtschaft willen Geduld mit ihm haben und ein andermal kommen.« »Seid ihr denn so nahe Verwandte, du und der Osterstock?« fragte der Saruber verschlafen. »Verwandte?« rief der Kaplirsch entrüstet. »Meines Großvaters Hahn hat vielleicht einmal in seiner Mutter Hühnerhof hineingekräht. Das ist unsere Verwandtschaft. Und dann hat er mich zum ersten Sekretär geführt, und das Ganze hin und her, wir haben's nicht und woher nehmen, hat wieder von vorn begonnen. Und der Herr Sekretär hat mir gezeigt, wie man auf allen Seiten vom Kaiser Geld begehrt, hat mich ein ganzes Konvolut von Bittgesuchen und Beschwerdebriefen sehen lassen. Himmel, da geht es zu. Ja, Peter, wohin läuft des Kaisers Geld? Der Herr von Kolonitsch, Kriegsoberster in Ungarn, braucht's, um die Grenzhäuser instand zu setzen. Der Kommandant der Festung Raab klagt über Mangel an Vorräten, muss befriedigt werden. Der Vizedom von Linz verlangt Geld für Ihre Majestät Bausachen, soll warten. Die drei Tigerkatzen, die im vorigen Jahr aus Florenz in des Kaisers Tiergarten eingetroffen sind, sind bis heute nicht bezahlt. Graf Wolf von Degenfeld will für 40-jährige Dienste durch ein kaiserliches Gnadengeschenk erfreut sein, soll warten. Die Hartschierer in der Burg haben ihre Löhnung noch nicht empfangen, beginnen störrisch und obstinat zu werden. Man sagt aber, sprach ein Mann, der am Nachbartisch saß, den Kaplirsch an, dass der Olmützer Bischof dem Obersthofmeisteramt vor 3 Tagen 800 Dukaten für die kaiserliche Tafel vorgestreckt hätte. Davon müsst doch noch etwas vorhanden sein. Man sagt, äffte ihn der Kaplirsch nach, denn er liebte es nicht, wenn sich fremde Leute in sein und seiner Freunde Gespräch einmengten. Ich geb nichts drauf, was fremde Leute daherreden. Ein Tauber hat gehört, wie ein Stummer erzählt hat, dass ein Blinder gesehen hat, wie der Lahme auf dem Seil tanzte. Er streifte den Mann am Nebentisch mit einem geringschätzigen Blick und fuhr dann zum Saruber gewendet fort. »Wie ich ihnen dann immer wieder sagte, kein Geld, kein Schmalz, und mir wolle man meine Zahlungen auch nicht stunden. Da fragte mich der Herr Sekretär, ob ich mich für diesmal mit 20 Gulden zufrieden geben wolle, und schrieb mir eine Anweisung aus, mit der soll ich...« Er hielt inne, schüttelte den Kopf, fuhr sich über die Stirne und sagte dann, »Was ist doch das Leben für eine Pulcinell-Komödie?« »Wohin sollst du mit deiner Anweisung?« fragte der Saruber. »Halt dich fest, Peter, dass du nicht vom Tisch fällst«, sagte der Kaplirsch. »Zum Meißeljuden ins Haus auf dem Dreibrunnenplatz soll ich gehen. Der wird mir mein Geld auszahlen. Ich, der Georg Kaplirsch auf Sulawice, soll zum Juden in die Judengasse. Ist das zu glauben?« Er zog die Anweisung aus der Tasche, sah sie durch, faltete sie zusammen und steckte sie wieder ein. »Zuletzt«, berichtete er, »hat mich dann der Johann Osterstock an die Offizierstafel gesetzt. Aber mir hat der rechte Appetit gefehlt. Ich habe dem Essen wenig Ehre erwiesen. Von der Suppe habe ich ein paar Löffel genommen. Eine Wildsuppe war es. Eine Wildsuppe habe ich auch gehabt«, fiel ihm der Peter Saruber ins Wort. »Und nachher Eierkuchen, ein Chauffroid von Hühnerfleisch und noch ein zweites Vorgericht.« »So«, sagte der Kaplersch in gedehntem Ton, »das hast du gehabt? Und was noch weiter?« »Gespickten Fisch und weiß Gott was noch alles«, sagte gegen ein Gähnen ankämpfend der Saruba. 12 Schüsseln, es war zu viel.« »Auch ein Fasanenragout?« wollte der Kaplersch wissen. »Auch Wachteln auf geröstetem Brot?« »Ja«, bestätigte der Saruba, »woher weißt du das?« »Und zum Schluss Marzipan, Trauben und ungarischen Käse?« »Ja, woher weißt du das?« Der Kaplersch lehnte sich in seinen Stuhl zurück und rief den Wirt herbei. »Wie geht das zu?« fragte er ihn, »dass du deinen Gästen heute die gleichen Schüsseln gereicht hast, die man mir oben auf der Burg vorgesetzt hat?« »Bei mir geht es ganz ordentlich zu«, erwiderte der Wirt. »Jedermann darf wissen, wie es zugeht. Es wird viel gesotten und gebraten in der kaiserlichen Küche, aber verzehrt wird dort oben nicht gar viel. Und was übrig bleibt, das verkaufen die Tafelaufwärter den Wirten in der Umgebung, und da habe ich auch meinen Teil. Aber nur an Werktagen, denn an Sonntagen, da kommen die kleinen Leute. Die wollen nicht 3 böhmische Groschen fürs Essen zahlen.« Der Peter Saruba war bleich geworden. Der Schlaf war ihm vergangen. »Georg«, stieß er hervor, »ich hab von des Kaisers Tisch gegessen.« »Wahrhaftig, ja«, lachte der Kaplersch. »Nun, ist nicht das Leben eine Pulcinell-Komödie?« Aber dem Peter Saruba war es, als ob ihm ein Mühlstein auf der Brust läge. »Ich hab von des Kaisers Tisch gegessen«, flüsterte er. »Was wird aus dir, evangelische Freiheit? Mein goldenes Böhmerland, was wird aus dir?« »Er hat gedacht«, sagte mein Hauslehrer, der Stud Med Jakob Meisel, der mir 15-jährigem Jungen auf seiner Bude in der Zigeunergasse die Geschichte von Peter Saruba und dem Tisch des Kaisers erzählt hatte, »er hat, wie er in den Wirtshausgarten ging, der Peter Saruba, gedacht, den Kopf kann's nicht kosten. Es hat ihn aber doch den Kopf gekostet, denn er ist nach der Schlacht am Weißen Berg mit 24 anderen Herren vom böhmischen Adel auf dem Altstädter Ringplatz hingerichtet worden. Und da kannst du wieder sehen, wie die Geschichtsprofessoren am Gymnasium und die Herren, die die Geschichtsbücher für die Schulen verfassen, wie die alle zusammen nichts wissen und nichts verstehen. Sie werden dir erzählen und haargenau beweisen, dass die böhmischen Aufständischen die Schlacht am Weißen Berge verloren haben, weil auf der anderen Seite der Tilly kommandierte und weil ihr Feldherr, der Graf von Mansfeld, in Pilsen geblieben war. Oder weil sie ihre Artillerie nicht richtig postiert hatten und weil ihre ungarischen Hilfstruppen sie im Stiche ließen. Das ist alles Unsinn. Die böhmischen Aufständischen haben die Schlacht auf dem Weißen Berg verloren, weil der Peter Saruba damals im Wirtshausgarten nicht den Verstand gehabt hat, den Wirt zu fragen, »Wie kannst du 12 solche Portionen für 3 böhmische Groschen geben? Das ist doch, Mensch, eine volkswirtschaftliche Unmöglichkeit!« Und so hat also Böhmen seine Freiheit verloren und ist österreichisch geworden. Und wir haben jetzt das K&K-Tabakmonopol und die K&K-Militärschwimmschule und den Kaiser Franz Josef und die Hochverratsprozesse, weil der Peter Saruba von den böhmischen Dalken und Gulatschen, die ihm seine Hauswirtin gemacht hat, schon genug gehabt hat. Sie waren ihm nicht fein genug. Und weil er also von des Kaisers Tisch gegessen hat.« Das Gespräch der Hunde. An einem Wintertage des Jahres 1609, einem Sabbat, wurde der Jude Berl Landfahrer aus der Stube, die er in einem Hause des Ufergässleins in der Prager Judenstadt innehatte, herausgeholt und in das Altstädter Gefängnis abgeführt, das die Prager Juden in Erinnerung an die Zwingburgen Ägyptens Piton oder auch Ramses nannten. Er sollte am nächsten Morgen auf dem Schindanger zwischen 2 Straßenhunden gehängt und auf diese Art vom Leben zum Tode befördert werden. Dieser Berl-Landfahrer war sein ganzes Leben lang vom Unglück verfolgt. Von Jugend auf war ihm alles missraten. Er hatte es mit vielen Berufen versucht und war dabei mit aller Mühe und Plage so arm geblieben, dass er am Sabbat und an Wochentagen den gleichen Rock trug. Und andere haben doch für jeden Halbfeiertag einen anderen Rock. Zuletzt hatte er in den Dörfern der Umgebung die Häute des geschlagenen Viehs, die ihm die christlichen Fleischhauer übrig ließen, gekauft. Aber das geschah zu einer Zeit, in der sich die Bauern in den Kopf gesetzt hatten, 12 Kreuzer für eine Haut zu verlangen, die nicht 8 wert war. Wenn der Berl-Landfahrer, sagten seine Nachbarn in der Ufergasse, beginnt, mit Kerzen zu handeln, so geht die Sonne gewiss nicht mehr unter. Wenn es Dukaten regnet, sagten sie, sitzt er in der Stube. Aber wenn Steine vom Himmel fallen, da ist er auf der Gass. Es gibt keinen Knüppel, über den er nicht stolpert, und wenn er Brot hat, so fehlt ihm das Messer, und hat er beides, so findet er kein Salz. Dass er am heiligen Sabbat aus der Festesfreude heraus verhaftet und hinweggeführt worden war, das gehörte auch zu seinem Unglück. Dabei konnte man nicht sagen, dass er in dieser Sache völlig unschuldig war. Denn das wahre Missgeschick kommt ja nicht von Gott. Er hatte von einem Soldaten einen mit Zobelpelz verbrämten Mantel und ein Samtgewand mit hängenden Ärmeln zu einem, wie er selbst zugab, ungewöhnlich billigen Preis gekauft. Er wusste nicht, dass der Herr Oberst Strassaldo, Kommandant der in der Altstadt liegenden kaiserlichen Truppen, der vom Kaiser der unruhigen Zeiten wegen große Vollmachten erhalten hatte, 2 Tage zuvor mit Androhung des Galgens ein Verbot erlassen hatte, irgendetwas von Soldaten zu kaufen, wenn diese nicht eine Bescheinigung ihres Hauptmannes vorweisen konnten, dass ihnen der Verkauf erlaubt sei. Es waren nämlich in der Altstadt von unbekannten Soldaten Einbrüche verübt und aus adeligen Häusern kostbare Stoffe, Vorhänge und Kleider entwendet worden. Das Verbot war dem Brauche gemäß in allen Gotteshäusern der Judenstadt, in der Alt- und in der Neuschul, in der Pinchas, der Klaus, der Zigeuner, der Meißel, der Hohen- und der Altneuschul ausgerufen worden. Aber just an diesem Tage war Berl-Landfahrer daheim, in seiner Stube so tief in die geheimen Lehren des Buches Racha Mehemna oder Der getreue Hirte versenkt gewesen, dass er darüber den Schulgang versäumt hatte. Wohl hatte er den Zobelmantel und den Samtrock dem Vorsteher der Judengemeinde übergeben, sobald er erfahren hatte, dass ihm Diebsgut in die Hände geraten war. Aber es war zu spät. Der Kommandant der Altstädter Truppen war ergrimmt darüber, dass sein Verbot missachtet worden war und wollte nicht mit sich reden lassen. Und so sollte der Berl-Landfahrer am nächsten Morgen als warnendes Exempel zwischen 2 Hunden am Galgen hängen. Die Judenältesten und die Judenräte taten alles, was sie vermochten, um dieses Los von ihm abzuwenden. Sie liefen hierhin und dorthin, sie baten, sie versprachen. Es war alles vergeblich. Es schien, als hätten sich die Mächte des Schicksals gegen den Berl-Landfahrer verschworen. Eine Audienz beim Kaiser in der Burg war auch durch die Gunst seines Ofenheizers nicht zu erlangen. Der Kaiser lag mit Fieber zu Bett. Und im Kapuzinerkloster auf dem Ratschin beteten 9 Mönche Tag und Nacht für seine Genesung. Die Ehefrau des Herrn Tschernin von Chudenitz war mit dem Strassoldo verschwägert, aber sie befand sich auf ihrem Gut Neudeck, 3 Tagesreisen weit von Prag. Der Prior des Kreuzherrenklosters, der den Juden wohlgesinnt war und sich oft für sie verwendet hatte, war auf dem Weg nach Rom. Und der hohe Rabbi, das Haupt und die Leuchte der Verbannung, auf dessen Wort auch die Christen gehört hatten, war schon lange in der anderen Welt. Die beiden Straßenhunde hatten nichts verbrochen. Nur um die Schmach des Juden zu vergrößern, sollten sie mit ihm zugleich den Tod erleiden. Sie hatten niemanden, der für sie sprach. Der eine von ihnen war schon in der Gefängniszelle, als der Schließer den Berlandfahrer hineinführte. Es war ein großer, bis auf die Knochen abgemagerter, armseliger Bauernköter mit struppigem, rotbraunem Fell und großen, schönen Augen. Er mochte seinen Herrn verloren haben oder ihm entlaufen sein, denn schon seit einigen Tagen hatte er sich hungernd in den Gassen der Altstadt umhergetrieben. Jetzt nagte er an einem Knochen, den ihm der Schließer hingeworfen hatte. Er hob, als der Schließer mit dem Berl-Landfahrer in die Zelle trat, den Kopf und knurrte sie an. Der Berl-Landfahrer besah sich seinen Schicksalsgenossen mit Besorgnis. Den großen Hunden traute er nicht. Sie waren auf den Bauernhöfen seine schlimmsten Feinde gewesen, hatten ihm die Häute, die er hinwegführte, immer missgönnt. »Beißt er?« fragte er. »Nein«, sagte der Schließer, »tu du ihm nichts, so wird er dir nichts tun. Vertrag dich mit ihm, denn ihr müsst morgen miteinander in das Tal hinumfahren.« Und er ließ den Berl mit dem Hund allein und schloss die Türe hinter sich zu. »Das Tal hinum«, so heißt die Hölle in der Redeweise der Juden. Der Schließer kannte die Sprache der Juden. Er hatte ihrer genug bei sich beherbergt. »Ins Tal hinum«, murmelte der Berl-Landfahrer mit einem Erschauern. »Was weiß denn der, wohin ich gehe? Kennt er mich denn?« »Aus Bosheit hat er es gesagt. Er hat solch einen Blick, wenn er ins Wasser schaut, sterben die Fische.« »Ins Tal hinum, ewiger und gerechter Gott! Nicht, dass ich dir es vorhalte, aber du weißt es, du hast es gesehen, wie ich mein Leben mit Lernen, Beten und Fasten verbrachte und wie ich mein Stücklein Brot in Ehren gesucht habe.« Er seufzte und blickte durch das vergitterte Fenster zum Himmel hinauf. »Drei Sterne sehe ich«, sagte er, »der Sabbat ist zu Ende. Zu Haus bei mir in der Stube nebenan, da sitzen sie jetzt, der Simon Brandeis, der Bierzapfer, und sein Weib, die Gittel. Er hat die Haftala gesprochen, das Gebet der Unterscheidungen, und jetzt singt er den Segen für die kommende Woche. Er wünscht sich und seinem Weib viel Freuden und gesund, so viel begehrt dein Mund zu jeder Zeit und Stund. Und die Gittel fällt wie an jedem Sabbatausgang mit ihrem Sprüchlein ein, Amen, Amen, es soll werden wahr, der Meschiach soll kommen in diesem Jahr. Und jetzt sprechen sie vielleicht, während das Feuer im Herd gemacht und die Abendsuppe auf den Tisch gestellt wird, von mir. Und sie nennen mich den armen Berl-Landfahrer oder, mag sein, den guten Berl-Landfahrer, denn ich habe der Gittel erst gestern wieder Öl für die Sabbatlampen gegeben und Wein auf Kiddusch. Sie hatte nicht Geld, das Notwendige einzukaufen. Heute bin ich in der Menschen Mund der arme oder der gute Berl-Landfahrer, und morgen bin ich der Berl-Landfahrer seligen Angedenkens oder der Berl-Landfahrer Friede sei mit ihm. Heute bin ich der Berl-Landfahrer, der in der Ufergasse im Haus zum Hahn wohnt, und morgen heiße ich der Berl-Landfahrer, der in der Wahrheit ist. Gestern wusste ich nicht, wie gut es mir in der Welt erging. Ich habe gegessen, was mich gelüstete, habe in der Schrift gelesen und mich des Abends in mein Bett gelegt. Heut ist die Hand des Feindes über mir. Wem soll ich klagen? Den Steinen in der Erde muss ich es klagen. Was hilft's? Ich muss ertragen, was er über mich beschlossen hat. Gelobt seist du, ewiger und gerechter Richter. Ein Gott der Treue bist du. Dein Tun ist ohne Fehle. Und da es dunkel geworden war, wendete er sein Gesicht gegen Osten und sprach das Abendgebet. Dann kauerte er sich in einen Winkel der Zelle auf der Erde nieder, so dass er den Hund, der wiederum knurrte, im Auge behalten konnte. »Kalt ist es, als ob Himmel und Erde zusammenfrieren wollten«, sagte er. »Der Hund will auch nicht Frieden halten, knurrt und bleckt die Zähne, wenn er erst wüsst, was ihm bevorsteht. Aber solch ein Tier, was verliert es? Was kann man ihm nehmen? Nur das sinnliche Leben. Der Mensch verliert den Ruach, sein geistiges Wesen. Und wir Juden, wir verlieren mit dem Leben mehr als alle anderen Menschen. Denn was wissen denn die anderen von der süßen Freude, die wir gewinnen, wenn wir uns in die Bücher der Frommen versenken, in das Buch der Ehrenlese, in das Buch der vier Reihen, in das Buch des Lichtes? Er schloss die Augen und flüchtete mit seinen Gedanken in die Höhen und Tiefen der geheimen Lehre, von der es heißt, dass sie über 10 Stufen zu den Engeln Gottes hinaufführt. Er tat dies, weil geschrieben steht: Beschäftige dich mit den Geheimnissen der Weisheit und der Erkenntnis, so wirst du die Angst vor dem Morgen in dir überwinden. Und die Angst vor dem Morgen war groß in ihm und fast nicht zu ertragen. Er durchmaß in seinem Geiste die Welt der göttlichen Gewalten, die von den Eingeweihten Apirion, das ist die Hochzeitssänfte, genannt wird. Dort sind die ewig Leuchtenden zu Hause, die auch die Bringer der Einsicht heißen. Sie sind in dieser Welt die Stützen und die Säulen. Er sann über die bewegenden Kräfte nach, die der 4-buchstabige Gottesname in sich birgt, und über den Geheimnisvollen, der sie beherrscht, der Verborgenste unter den Verborgenen genannt wird, der gänzlich unerkennbar ist. Er ließ die Buchstaben des Alphabets mit ihrer nur dem Wissenden verständlichen Bedeutung an sich vorüberziehen. Wie er aber zur Betrachtung des Kaf gelangte, das, wenn es am Ende eines Wortes steht, das Lächeln Gottes ist, da wurde die Türe aufgeschlossen und geöffnet, und der Schließer stieß den 2. Hund zu ihm hinein. Dieser Hund war ein weißer Pudel mit zottigem Haar und je einem schwarzen Fleck unter dem rechten Auge und über dem linken Ohr. Der Berl-Landfahrer kannte ihn. Die ganze Prager Judenstadt kannte ihn, denn dieser Pudel war viele Jahre lang im Hause des reichen Mordechai Meißel gehalten worden, der dann als armer Mann gestorben war. Und seit dem Tod des Mordechai Meißel strich der Hund in den Gassen der Alt- und Judenstadt umher, suchte sich seine Nahrung bald hier, bald dort und war mit jedermann gut Freund. Doch er wollte keinen neuen Herrn haben. »Meißels seligen Angedenkens Pudelhund«, murmelte der Berl-Landfahrer betroffen, »dem wollen Sie also auch ans Leben. Wer das dem Meißel selig gesagt hätte, dass sein Pudelhund einmal am Galgen hängen müsst«,